Das Wort für heute. Hallo liebe Freunde, hier ist das Wort für heute. Unser Bibeltext heute ist aus dem Kolosserbrief, Kapitel 3, Vers 5 bis 10. Deshalb sollt ihr die Schwächen der Welt in euch abtöten. Haltet euch fern von Unzucht, Unreinheit, Zügellosigkeit und falschen Leidenschaften. Seid nicht geldgierig, denn das ist Götzendienst. Wer so lebt, den wird Gottes schrecklicher Zorn treffen. Früher, als euer Leben noch von dieser Welt geprägt war, habt ihr euch so verhalten. Doch jetzt ist es an der Zeit, Ärger, Zorn, Bosheit, Verleumdung und schmutzige Reden aufzugeben. Belügt einander nicht, denn ihr habt eure alte, verdorbene Natur mit ihrem bösen Tun abgelegt und habt die neue Natur angenommen. Gott erneuert sie, so dass man erkennen kann, wie sie dem Bild des Schöpfers gleicht. Gott segne dieses Wort. In diesem Bibelpassage, Bibelabschnitt aus dem Kolosserbrief im dritten Kapitel, schreibt Paulus eben mehr, was es nun bedeutet, Jesus zu imitieren und warum das wichtig ist, also Jesus zu imitieren. Paulus ist zu diesem Zeit, wo er diesen Brief schreibt, im Gefängnis, im römischen Gefängnis, soweit wir wissen. Und er war selber persönlich, nicht in der Kolosser-Gemeinde anwesend. Aber wenn wir das lesen, dann gewinnen wir doch den Eindruck, als wenn er doch da ist. So ein bisschen wie mit dem Römerbrief. Der Römerbrief noch ein bisschen stärker, aber hier auch. Und es kommt hier darauf an zu verstehen, dass hier viele verschiedene Kräfte und Richtungen und auch Leute am Werk waren, ja, die versucht haben, die Gemeinde, die Kolossergemeinde zu beeinflussen mit falschen Lehren, ja, also Falschheiten über Jesus Christus, wer Jesus Christus eigentlich ist. Und da ist so viel Bösartigkeit und das Böse, sie sind umgeben vom Bösen. Und Paulus ermahnt und ermutigt sie, das neue Leben in Jesus Christus anzunehmen und auch auszuleben. Also Christus wirklich zu imitieren. Und zum Beispiel ruft er die Gemeinde auf, andere Leute nicht zu belügen, ja, oder böse Taten zu tun, ja, denn die alte Natur ist abgelegt worden. Alle, die zu Jesus Christus kommen, als reuige Sünder, haben eine neue Natur, ja, und ermutigt sie eben, das neue Leben anzuerkennen. Also geht mal rein, lest mal selber durch, Kolosserbrief, die Kapitel dort, da ist vieles drin. Das ist relativ kurz, aber kurz und bündig. Also das ist sehr, sehr, sehr viel, sehr, sehr viele Hinweise, die Paulus gibt, für auch Anweisungen für Familien, ermutigt das Gebet, und eben was es bedeutet, ja, in Christus zu leben und Jesus auch zu imitieren, dass die Menschen und wie auch heute, ja, dem Bösen keinen Halt geben, ja, dass wir uns vom Bösen abwenden. Und das ist wirklich das Entscheidende. Darauf kommt es hier an, wirklich. Wenn ihr euch das mal zusammenfasst, euch vorstellt, ja, vom Bösen abzuwenden, damit geht's los. Das ist wichtig. Und dann als reuige Sünder in und durch Jesus Christus zu wachsen und somit eben Jesus zu imitieren, was er gesagt hat, ja, was er getan hat, so weit es möglich, ja, und auch zu verstehen, dass es darauf ankommt, andere sich Christus unterzuordnen und dann eben Christus wirken zu lassen in und durch in unsere Herzen und sich um die Gemeinde, um andere Glaubensbrüder, Glaubensschwestern zu kümmern und auch wirklich zu kümmern und nicht nur so zu tun. Und ja, darauf kommt es hier an. Das ist das neue Leben. Und Geldgierig zu sein oder Macht haben zu wollen, ja, das sind dann, das können Idole dann sein, ja, das werden Idole, also Götzen. Also alles andere, was nicht zum Kreuz, aufs Kreuz zeigt, ist also ein Götzenbild, ist also ein lebloses Objekt oder ein Idol, also etwas, wonach Leute streben und wissen das manchmal gar nicht, dass sie das tun. Aber das lenkt uns von Gott, von Christus weg. Und da ermahnt und warnt Paulus die Kolosser und uns auch heute, uns von Idolen, von Götzen fernzuhalten. Was wie auch immer das sich ausdrücken mag. Und lieber Jesus, wir danken dir hier für die Einladung, dich zu imitieren aus dem Kolosserbrief. Da schreibst du nur durch Paul, durch den Heiligen Paulus, den Heiligen Geist. Lernen wir, wie wichtig das ist, dich zu imitieren, weil wir in und durch dich Schutz haben vor allem von der spirituellen Welt, vor dem Bösen, vor dem Teufel, Satan und auch dem Bösen in anderen Menschen. Und manchmal kommen Menschen ja freundlich daher oder wie auch immer, aber sind dennoch böse und sind nicht dir zugewandt, Herr Jesus Christus. Und da beten wir, dass alle, wir, die wir in unserer persönlichen Beziehung zu dir wachsen, dass du uns Einsicht gibst und dass wir das Böse erkennen, früher als später in anderen und uns abwenden vom Bösen. Und dafür beten wir. Und hier hilft uns der Kolosserbrief, diesen Gegensatz und diesen Kampf zu verstehen, auch da, mit unserem altem Leben, unserem altem Wesen, dass wir neu sind in Christus und dass wir, wenn wir dich imitieren, dass wir auf dem rechten Wege sind, hier schon jetzt und dann auf dem Weg in alle Ewigkeit persönlich mit dir verbunden zu sein. Und dafür beten wir für alle Menschen und wir beten dies in deinem Namen. In Christus' Namen beten wir. Amen. Und denke immer daran, die beste Bibel ist eine geöffnete Bibel. Sei uns bald wieder herzlich willkommen.